Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Meine dunkelste Seite. Und ich möchte mich mit euch unterhalten, folglich über eure dunkelste Seite. Was ist eure dunkelste Seite? Also man könnte ein paar Stichworte sagen. Bizarre Sexvorlieben, extreme Eifersucht, Rache oder Mordgelüste, ein begangenes Verbrechen oder ein geheimes Doppelleben. Es gibt ganz viele Beispiele, ganz viele Möglichkeiten. Wenn ihr mit mir reden wollt über diese dunklen, tiefen Abgründe in euch, zu denen ihr vielleicht steht oder die euch auch unangenehm sind oder weswegen ihr ein schlechtes Gewissen habt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Sunny. Guten Morgen, Sunny, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ach, eine Frau. Ich darf jetzt einen Mann nennen. Genau. Eine junge Frau erzählt mir jetzt von ihren dunklen Seiten, von den Abgründen. Meine dunkle Seite ist, ich war vor einer Zeit lang im Drogenmilieu abgerutscht. Mhm. Und meine Familie weiß nichts davon. Ich war 4 Jahre heroinabhängig. Mhm. 1,5 Jahre habe ich Crack genommen. 1,5 Jahre? Ja. Und vorher hatte ich auch schon also Kontakt mit Ecstasy und LSD. Mhm. Und ich habe auch eigentlich niemanden, mit dem ich darüber reden kann, weil ich habe alle Freunde, Kontakte abgebrochen. Du bist aus dieser Zeit wieder raus oder hält die noch an? Nee, ich bin seit einem Jahr clean. Du bist seit einem Jahr clean? Ja, aber die Sache verfolgt mich noch, also sehr heftig. Wenn man 4 Jahre so heftig drogenabhängig war und 1,5 Jahre sogar crackabhängig, was ja das teuflischste Zeug überhaupt ist, was es gibt. Das ist viel schlimmer als Heroin, also 1000-mal schlimmer. Also. Ja. Was war für dich so sehr schlimm an Crack? Dass man nie davon genug bekommen konnte, dass alles im Hintergrund gestellt wurde. Es ging nur noch um Geld, um Rauchen. Wenn man nichts mehr hatte, ist man depressiv geworden, Beinkrämpfe gekriegt. Und also Crack raucht man, ne? Das muss man mal ein bisschen erklären. Ja. Wie viel Mal am Tag hast du das geraucht in deiner schlimmsten Zeit? Mehrere Stunden am Tag, fast den ganzen Tag. Mhm. Und welche Wirkung hat das denn auf den Körper, auf die Psyche, auf die Seele? Man fühlt sich im ersten Moment ganz gut. Man vergisst alle Probleme und wie soll man das sagen? Es ist irgendwie so ein Glücksgefühl. Mhm. Hält nicht lange an. Genau, darauf hält nur bis zum nächsten Zug an. Mhm. Also 2 Minuten danach ist wieder vorbei, da nimmt man den nächsten Zug. Wenn man dann den nächsten Zug nicht nimmt, was für ein Gefühl macht sich dann breit in einem? Oh, ein ganz schlechtes Gefühl. Also Wobei schlecht wahrscheinlich noch harmlos ausgedrückt ist, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es die Hölle ist, ne? Und dass man depressiv ist und verzweifelt oder sowas. Ja, man kriegt Weinkrämpfe, man fällt in Depressionen, man wird aggressiv und das kann man schlecht erklären, wenn man es selber nicht genommen hat. Wie teuer ist Crack? Was kostet ein Gramm oder 100 Gramm? Also ein Gramm kostet 100 Gramm nicht, ein Gramm natürlich. Ein Gramm kostet ungefähr 130 bis 150 Mark. Mhm. Wie hast du das alles finanziert? Heroin ist auch teuer gewesen? Ja, Schulden gemacht an der Bank und bei Freunden, also sogenannten Freunden. Ja, wie viele Schulden hast du in den 4 Jahren gemacht? 20.000 Mark. 20.000 Mark. Ja. Wie bist du denn davon losgekommen? Das ist ja noch ein großer Schritt. Ich bin davon losgekommen, weil ich wusste nicht mehr weiter. Also mir ging es so schlecht, dass ich Selbstmordgedanken hatte. Mhm. Und sogenannte Freunde, die auch in der Szene waren, die hatten dafür kein Verständnis. Die haben immer nur an sich selber gedacht. Ich meine, ich verstehe es ja auch. Jeder hat das gleiche Problem gehabt. Jeder musste durchkommen. Und ich glaube, wenn man drogenabhängig ist, mutiert man zu einem rigorosen Egoisten, ne? Weil genau, man nur eins im Sinn hat, man will die Droge kriegen, egal vielleicht um welchen Preis, ne? Ja, man lügt die Bank an, dass man einen Führerschein machen wollte, dann hat man ein paar tausend Mark oder man sagt Freunden irgendwie, ja, ich muss hier eine Rechnung bezahlen oder so. Also es fällt einem immer was ein und das ist eigentlich das Schlimme, dass man den Menschen so vom Kopf lügen muss und hintergehen muss. Also die Frage war, wie du davon weggekommen bist. Also ich bin davon weggekommen, weil ich ganz am Boden gelegen habe. Ich hätte bald meine Wohnung verloren und hätte dann auf der Straße gesessen und dann habe ich Selbstmordgedanken gehabt und irgendwie habe ich mir dann gedacht, entweder bringst du dich um oder du hörst auf. Ah, also das hat dieser klare Gedanke hat dir geholfen, davon wegzukommen. Ja. Oder hat dir die Kraft gegeben zu sagen, ich mach's, ich gehe. Ja, weil ich hänge also eigentlich an meinem Leben. Und hast du das ohne Hilfe, ohne Drogentherapie, in Entgiftung und was man alles machen kann, geschafft? Nee, ich habe ja zusätzlich zu dem Crack noch Heroin genommen, also gleichzeitig. Warst und du in einer Therapie? Ja, im Methadon-Programm. Ach so, also Substitution habe ich dann gemacht. So, das Ganze liegt jetzt ein Jahr zurück. Ja. Aber du hast immer noch große Schwierigkeiten damit. Ja. Und denkst an diese dunkle Seite oder an das dunkle Kapitel deines Lebens sehr viel zurück. Ja, also ich kann es auf jeden Fall nicht abschütteln. Mhm. Zum Beispiel, ich habe keine Freunde mehr und habe ja alle Freundschaften, also sogenannte Freundschaften, was eigentlich keine Freunde waren, habe ich alles abgebrochen, damit ich überhaupt klarkomme, damit aufzuhören. Weil man kann nicht damit aufhören, wenn man weiterhin die Leute trifft. Das klar, einfach selbstverständlich. Hast du denn, du bist 28 Jahre, habe ich gerade gesagt? Ja. Hast du mittlerweile einen Job? Nee, leider nicht. Also ich habe auch keine Lehre gemacht. Und ich gehe auch demnächst in eine Klinik wegen psychologischer Betreuung. Ach so. Weil ich habe durch die ganze Geschichte habe ich depressive Angstzustände bekommen. Also das ist ja eigentlich schon mal ein ganz guter Weg, wenn du das auch bereit bist zu tun und das ist jetzt auch schon organisiert und eingefädelt, dass du in eine psychosomatische Klinik vermutlich gehst, ja. Damit man dir da auf die Beine hilft, damit du auch wieder so ein gutes Selbstverständnis bekommst und auch eine gute Ausstrahlung. Ich glaube, wenn man so schlecht drauf ist und depressiv drauf ist, kann man auch keine Freunde finden. Ne? Nee, kann man auch nicht. Und also es ist auch sowieso nicht nur wegen den depressiven Phasen schlecht, Freunde zu finden, sondern auch, weil man diese Geschichte mit sich rumträgt. Klar. Die kann man nicht einfach abschütteln. Klar. Die Vergangenheit verfolgt einen immer. Und wie ist das mit Familie und Eltern und so? Haben die sich auch von dir abgewandt? Also ich habe die seit 9 Jahren nicht mehr gesehen. Und ja, die wissen auch gar nichts davon, weder Tanten, Onkel, Geschwister, Eltern, keiner weiß was davon. Und ich würde eigentlich auch gerne wieder Kontakt aufnehmen. Nur, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich wieder Kontakt aufnehme, dann fragen die auch, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Vielleicht wäre es klug, Sunny, wenn du das erst machst, nachdem du diese psychologische Behandlung in der Klinik hinter dir hast, wenn du auch die Stabilität hast dafür. Und dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, damit ganz offensiv umzugehen und zu sagen, ja, ich habe wirklich in der Gosse gelegen, aber ich habe es geschafft jetzt. Und zwar durch meine eigene Überlegung und durch meine eigene Entschiedenheit. Da kann man dann ja auch stolz drauf sein. Ich meine, du kannst jetzt schon stolz drauf sein, dass du es geschafft hast. Bin ich eigentlich nicht. Finde ich aber schon. Du hast es noch nicht ganz geschafft. Aber du bist von dem Scheißzeug runter. Das ist ja schon mal mehr als die halbe Miete von der ganzen Sache. Ja, das haben mir meine Ärzte auch immer gesagt, dass ich stolz auf mich sein kann und dass ich auch einen starken Willen habe, überhaupt mein Leben wieder im Griff zu kriegen. Aber du kennst doch, wenn du 4 Jahre dich in diesem Milieu rumgetrieben hast in dem Milieu, 4 Jahre, dann kennst du doch all die schrecklichen Gestalten, die gescheiterten Existenzen, die das Jahre und Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre machen, die es eben nicht geschafft haben. Ja, ich weiß, ich habe auch nicht. Du hast es geschafft. Ja, ich habe auch oft mitgekriegt, wie jemand sich, also ich habe nie gespritzt. Ich habe vom Blech geraucht, sagt man, also von Alufolie. Und ich habe aber oft mitgekriegt, wie Leute gespritzt haben, im Hals und woanders und die lagen dann da. Und das hat mich auch so ein bisschen dazu getrieben, damit aufzuhören, weil das immer extremer wurde. Und wenn ich mal kein Geld hatte, dann haben sie gesagt, entweder Sex oder irgendwie andere Sachen, also auf Kombi gibt's kaum was, also auf Pump. Und es ist also echt hart da und auch mit Polizeiprobleme. Aber du hast deinen Körper nie verkauft? Nein, konnte ich nicht. Also ich konnte es wirklich nicht. Also Sani, ich finde, dass du sehr stolz sein kannst auf das, was du jetzt schon geschafft hast. Und ich bin auch sehr optimistisch bei deinem Willen, den du an den Tag gelegt hast, dass du die nächste Phase auch alleine, das heißt mit Hilfe der Psychologen und Ärzte auch schaffen wirst. Möchtest du vielleicht noch mal ein paar Worte erst mit meinem Psychologen reden? Ich wollte erst noch was an alle Zuschauer sagen. Bitte. Ich möchte gerne allen ausrichten, wenn ihr mit Drogen in Kontakt kommt, geht nicht so naiv daran. Überlegt euch das gut und lasst die Finger davon. Das kann euer ganzes Leben kaputt machen, eure Psyche. Ihr könnt Schulden bekommen, ihr könnt das nie mehr abschütteln. Also das wird euch immer verfolgen, euer Leben lang. Und auch wenn ich zum Beispiel mal eine neue Beziehung anfangen würde, ich möchte dann mit offenen Karten spielen. Ich hätte Angst, dass mich jemand ablehnen würde dadurch, weil es heißt ja oft, Junkies, denen kannst du nicht vertrauen und es sind aber nicht alle so. Und ich bin optimistisch bei dir, dass du die weiteren Schritte wirklich schaffen wirst, Sunny. Für diesen Krankenhausaufenthalt, Klinikaufenthalt, toll, toll, toll. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute. Und nochmal die Frage, möchtest du nochmal ein paar Worte mit meinem Psychologen reden? Ja, gerne. Psychologin? Gerne, aber ich wollte noch eben sagen, also ich gratuliere zu der tollen Sendung. Dankeschön. Weil oft habe ich mir Sachen rausgepickt, wenn ich down war, dann habe ich deine Sendung geguckt und habe mir manche Sachen, also so für mich auch rausfinden können, was mir Mut gemacht hat. Das freut mich sehr zu hören. Und das ist auch ein Sinn dieser Sendung, dass das auch so sein soll dann. Okay. Alles Gute, leg mal bitte auf und die Heide, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay, danke. Tschüss, Hanni. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt meine dunkelste Seite oder vielleicht auch das dunkelste Kapitel in meinem Leben. Was ist bei euch so die finsterste Seite, für die ihr euch schämt oder mit der ihr selbst nicht so richtig zurande kommt, die euch an euch selbst auch unangenehm ist? Vielleicht ist es irgendwie ein geheimes Doppelleben. Vielleicht sind es Mordgelüste, die ihr gegenüber jemandem hegt oder eine übersteigerte, heftige Eifersucht oder Rache oder ein Jähzorn, mit dem ihr nicht zurande kommt, dass ihr vielleicht cholerisch seid und Dingen und Leuten Unrecht tut und hinterher tut es euch leid. Es kann natürlich auch irgendwas Sexuelles sein, irgendwas ganz Abseitiges, wo ihr selbst auch sagt, na, das ist schon sehr, sehr finstere Seite, bei mir weiß kaum jemand. Also, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt geht's weiter mit Barbara. Barbara ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich grüße dich herzlich. Barbara, deine dunkle Seite, dunkelste Seite. Ja, ist also nicht so dramatisch wie das, was du beschrieben hast, aber es ist was, dessen ich mich fürchterlich schäme. Mhm. Ich habe bis vor 2,5 Jahren, wo ich nochmal umgezogen bin, so alle Zimmer, Wohnungen, was immer ich bewohnt habe, verkommen lassen. Mhm. Richtig verkommen lassen. Was heißt das genau? Schimmel, Schmutz, Dreck? Ich habe mich aufgeräumt, ich habe Essensreste und sowas entsorgt, aber kein Altpapier, keine Flaschen und ja. Also du bist regelrecht vermüllt in den Wohnungen. Ja, ja. Ne? Da gibt es ja auch so ein Wort für Messis, ne, nennt man das. Ja, wobei, da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten. Mhm, genau. Und die Messis sind ja meistens die nicht unbedingt versifft sind, sondern sammeln. Ja. Ich habe nicht gesammelt, bei mir ging es nicht darum, dass ich irgendwas nicht wegschmeißen konnte, sondern, also ich denke, bei mir war das einfach so, dass ich nach außen hin immer funktioniert habe. Also nach außen hin warst du die gepflegte Frau? Ja. Sobald du aus dem Haus rausgetreten bist, schick gekleidet, zurechtgemacht? Ja, gut, also normal. Normal, aber zurechtgemacht. Du bist nicht irgendwie schlampig auf die Straße. Nee. Und vor allem auch im Job immer funktioniert, aber daheim habe ich mich dann absolut gehen lassen. Das war also in der letzten Wohnung so, dass ich hatte, das war eine Zwei-Zimmer-Küche-Badwohnung und ich habe also einige Jahre lang nur noch das Schlafzimmer bewohnt. Warum? Weil das Wohnzimmer... So voll war? Ja. Ja. In der Küche war dann so, dass ich zwar noch gekocht habe, ich habe aber auch nur dann gespült, wenn wirklich gar nichts mehr da war. Wollte ich gerade fragen, wie war es mit dem Spül? Aber wenn du dieses Wohnzimmer, wenn das so zugemüllt war, dass du gar nicht mehr drin wohnen konntest, sammeln sich da nicht über im Laufe der Zeit auch irgendwie Tiere, Insekten oder was weiß ich? Nee, das nicht. Das war es nicht. Ich hatte sogar einige Zeit noch Katzen in der Wohnung. Mhm. Das war also nicht so, dass da irgendwelche Schimmelpilze gewachsen sind oder Insekten waren. Das war einfach nur, ja, versifft und... Das hast du gerade gesagt, du bist quasi seit 2,5 Jahren wieder clean. Oder du lebst wieder ordentlich seit 2,5 Jahren. Ja, noch nicht so... Noch nicht mal ganz. Du bist jetzt 43? Ich mir das wünsche, aber so, dass eigentlich, wenn jetzt jemand klingelt, ich auch jederzeit jemanden reinlassen Wie kann. Lange hat denn diese Müllphase angedauert, in der du existiert hast? Mit geringfügigen Unterbrechungen, so seit ich 17, 18 bin. So lange? Ja. Über 20 Jahre? Ja. Über 20 Jahre? Ja. Hast du in der Zeit eine Beziehung gehabt? Beziehungen gehabt? Ich hatte eine längere Beziehung im Studium. Also wenn, immer dann, wenn ein Mann im Spiel war, der, also eine festere Beziehung, das war zweimal, einmal im Studium und einmal so vor 3-4 Jahren, dann war das besser. Dann war es besser? Ja. Also der Mann kam dann auch schon mal in deine Wohnung? Also im Studium hatte ich, haben wir am Schluss quasi zusammen gewohnt, dann ging das. Die vorletzte Beziehung, die ich hatte, da bin ich dann irgendwann so mit den notwendigsten Klamotten zu dem Mann gezogen, habe aber diese Wohnung behalten. Und das Verrückte ist, ich bin vor 2,5 Jahren umgezogen, habe aber die alte Wohnung, also diese vermüllte Wohnung, immer noch nicht aufgelöst. Ich zahle also seit 2,5 Jahren. Ach, bis heute? Bis heute. Warum? Ich habe, ich hatte zwischenzeitlich, ich war zu Geld gekommen, ich konnte also so 2-3 Jahre lang war mir das eigentlich egal, ich konnte mir das leisten, zweimal Miete zu bezahlen. Inzwischen ist das lang nicht mehr so, also es wird jetzt richtig eng. Hast du Angst, dich damit zu konfrontieren? Nochmal ja, mit der? Ja. Das, ich bin dem völlig aus dem Weg gegangen. Also Dann lass die doch ganz einfach von jemand anderem. Nee, das geht nicht. Das haben ja also so viele angeboten, also das heißt so viele. Du willst dir jeden einzelnen Gegenstand nochmal angucken, könnte ich den vielleicht gebrauchen oder was mache ich damit? Nee? Es geht darum, dass ich, das ist mein, ja, meine dunkelste Seite und das muss ich selber. Verstehe. Nur dann kannst du das auch beherrschen, wenn du es selbst in den Griff bekommen hast. Da darf mir keiner beihelfen. Jetzt erkläre mir, warum du in deiner neuen Wohnung, in der du jetzt seit 2,5 Jahren wohnst, dass es da einigermaßen gut geht. Was ist da passiert? Hat sich da alleine ein Schalter umgelegt oder gab es ein Ereignis? Nee, es gab kein Ereignis. Ich denke schon, dass dass sich kein Schalter umgelegt hat, weil ich da einfach raus wollte. Und, oder war es vielleicht damals auch die Erkenntnis, es ist jetzt so extrem, es kann so nicht mehr weitergehen. Kann es sein, dass es das war? Das war es mit Sicherheit auch, weil das war ja kein Leben. Das war ja auch so, ja, fast schon ein Doppelleben. Das durfte ja niemand wissen. Ja, ich stelle mir auch vor, dass man dann sehr einsam wird, wenn man ja sich schämt, Leute nach Hause einzuladen. Richtig. Zum Beispiel. Richtig. Ich habe also dann auch 3-4 Mal abends war ich dann auch in der Kneipe. Ne? Seit ich umgezogen bin ich nicht mehr weggegangen. Das war so zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt mein Zuhause. Und du musst doch eigentlich jetzt, wenn du über 20 Jahre in so einer schrecklichen Situation gelebt hast, musst du doch jetzt in dieser neuen Wohnung eigentlich ganz glücklich sein, ne, und aufleben. Ja, eine Zeit lang war das mit Sicherheit so. Und dann irgendwann holt einen ja der Alltag ein. Da gibt es ja noch andere Sachen. Also mir hat zum Beispiel lange Zeit auch eine Beziehung gefehlt. Hast du jetzt eine? Ich habe jetzt eine, seit 3 Monaten. Ich habe das dann auch, sobald ich also das Vertrauen hatte, das war dann so nach einem Monat etwa, habe ich das auch erzählt, was vorher abgegangen ist. Wie hat er reagiert? Er hat gesagt, ja, wenn du diese Wohnung noch hast, dann sollten wir, und das war sehr schön, auch was dagegen tun. Gut. Aber ich habe mir auch von ihm nicht helfen lassen. Also ich. Aber das finde ich blöd, Barbara. Das ist doch eine tolle Möglichkeit. Ich kann gut nachvollziehen, dass du sagst, nee, also irgendwie fremde Leute sollen das nicht entrümpeln. Aber so mit deinem Liebsten zusammen ist das doch auch noch vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dein vergangenes Leben ihm noch ein bisschen näher zu bringen und dass ihr es gemeinsam jetzt schafft. Das finde ich doch auch eine tolle Sache, wo eine neue Verbundenheit vielleicht entstehen könnte. Ja, bin ich noch so mit mir am Kämpfen. Ja, ich meine, wenn er das von sich aus angeboten hat, finde ich ja schon mal sehr nett und sehr freundlich. Ja, ja. Aber du hast es fast überwunden. Das ist doch eine schöne Nachricht. Und das ist wirklich eine dunkle Seite und ein dunkles Kapitel auch bei dir. Ja, ne? Ja. Vor allem was, wofür ich mich fürchterlich schäme und wo es mir auch sehr schwer fällt. Aber du hast es überwunden. Also, ja. Ne, und auch in diesem Fall, wie gerade bei der ersten Anrufe bei Sunny, kannst du auch durchaus stolz drauf sein. Du hast es alleine geschafft, ne, durch deine Entscheidung. Schön, dass du es mir erzählt hast. Und geh mal entrümpeln mit deinem Liebsten zusammen. Alles klar. Alles Gute. Danke, Domi. Tschüss, Barbara. Tschüss. Meine dunkelste Seite heißt unser Thema heute Nacht. 0800 5678 111. Thomas ist dran, 21 Jahre alt. Ein Mann. Hallo, Thomas. Komm her. Ja, ich grüße dich. Hi. Hi. Deine dunkelste Seite. Meine dunkelste Seite, ich glaube mein Elterngeld. Lebst du noch zu Hause? Ja. Wie viel Geld klaust du? Also wenn du klaust. In der Woche, ich sag mal, 50 bis 100 Mark. Und wie klaust du? Also wo klaust du das? Von meiner Mutter aus dem Geld. Okay. Aus dem Portemonnaie? Ja, nee, Portemonnaie nicht direkt. Aber meine Mutter, die hat Geld in einer kleinen Kasse, sag ich mal. Achso, so ihr Haushaltsgeld und überhaupt ihr Geld, mit dem sie so handhabt. Ja. Und da gehst du ran, du weißt, wo das steht, das Ding, und holst dir 50 bis 100 Mark in der Woche raus. Mhm. Wie lange läuft das schon so? Ein Jahr. Und warum seit einem Jahr? Wegen meinem Alkoholgebrauch, sag ich mal. Das heißt, du trinkst viel Alkohol? Ja. Was machst du nur so im Leben? Du bist 21 Jahre alt, da studieren manche Leute, machen manche eine Lehre oder haben die Lehre schon hinter sich. Was machst du? Ja, hätte ich auch gern gemacht, aber von meinen schulischen Leistungen, sag ich mal, hat das nicht so funktioniert. Was hast du für einen Abschluss? Ich habe einen normalen Hauptschulabschluss. Hast du was gelernt, eine Lehre gemacht mal? Ich habe Ausbildung angefangen, ja. Aber abgebrochen? Ja. Und hängst du jetzt? Des Öfteren. Des Öfteren schon? Wie viel Mal schon? Jetzt Ausbildung abgebrochen, viermal. Viermal. Und im Moment machst du gar nichts, hängst einfach so rum? Ja. Jobst auch nicht nebenher? Nee. Ich habe gestern noch Bewerbungsgespräch gehabt, aber... Du wohnst zu Hause? Ja. Und trinkst zu Hause denn auch den Alkohol oder gehst du viel auf die Rolle? Ja, viel auf der Straße. Auf der Straße, mhm. Und was für einen Alkohol trinkst du? Hauptsächlich Bier, Wein oder härtere Sachen? Ja, Bier, Korn. Mhm. Und abgesehen von dem Geld, das du klaust, da kommst du ja auch so auf 400 Mark im Monat, kommst du dann ja schon, was du klaust. Wie finanzierst du dich sonst so? Kriegst du von deinen Eltern noch Kohle oder kriegst du irgendwie Sozialhilfe oder irgendwo eine Unterstützung? Ja, Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld, wie viel ist das im Monat? 300 Mark, nicht viel. Aber du brauchst keine Miete zahlen, weil du bei den Eltern wohnst und wahrscheinlich kriegst du das Essen auch umsonst und so. Ja. Kriegt deine Mutter das denn nicht mit? Wenn da 100 Mark fehlen, da kann man ja vielleicht kann man das unauffällig machen, aber so regelmäßig, das muss man noch merken. Bis jetzt noch nicht. Ich meine, ich finde doch scheiße, was ich mache. Ja. Mhm. Aber du bist jeden Tag dicht, kann man das so sagen? Ja, dicht, nee, eigentlich nicht, nur abends trinke ich mal gerne ein. So nebenbei mache ich auch viel Partys, so DJ-mäßig. Also auf jeden Fall ist da viel, viel Alkoholkonsum im Spiel. Ja. Hast du jetzt im Moment auch irgendwas gezwitschert vorher? Ja. Ich mag das so ein bisschen beim Sprechen. Ja. Dauert ein bisschen länger, bis du antwortest. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Mutter eigentlich und zu deinen Eltern? Also, jetzt mal Verhältnis. Ja, wie die Stimmung, wie das Verhältnis so ist zwischen dir und deiner Mutter, ja. Normalerweise eigentlich super. Mhm. Also eine gute Beziehung. Ja. Umso schlimmer, dass du ihr... Ja, bist halt auf die Sache, ne? Mhm. Ja, umso schlimmer, dass du ihr das antust, ne? Und ja, dass du richtig. Sie so hintergehst. Wissen deine Eltern von deinem Alkoholproblem? Ja. Ja, Problem, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Problem definieren kann, aber... Könnte aber vielleicht ganz schnell eins werden, ne? Ja, eben. Kannst du mir da so ungefähr eine Angabe machen, wie viel du am Tag trinkst? So Bier, ich sag mal, am Tag, 10 bis 15, 20 Dosen. Mhm. Und Korn auch noch drauf? Ja, aber ich sag mal, so Korn abends zu machen. Mhm. Ist schon sehr viel. Verdammt viel. Ist schon verdammt viel. Und ganz schnell bist du da wirklich abhängig und du bist Alkoholiker. Ganz schnell. Mhm. Also ich glaube, da muss sich ganz gravierend in deinem Leben was verändern, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, dass du... Ich meine, doch beruflich. Ich habe... Ja, du bist auch gefrustet wahrscheinlich, ne? Dass du immer wieder... Ja, klar. Jetzt erklär mir mal bitte, warum du die ganzen Ausbildungen abgebrochen hast. Vier Stück hast du halt genannt. Warum hast du nicht eine durchgezogen? Ja, das ist auch so eine Sache, die mein Vater schon öfter zu mir gesagt hat. ich meine, so vom Praktischen her ist das eigentlich damals Kfz-Mechaniker und Elektronik so kein Problem gewesen. Mhm. Hat dich auch interessiert? Ja, klar. Ja. Ich meine, Elektronik, ich bin damals, ja, obwohl als Live ist schon also ein Hobby von mir, sag ich mal. Mhm. Warum hast du das abgebrochen? Nein, das ist damals gewesen die Schule. Was? Also, vom theoretischen Stoff. Achso, die Berufsschule war, war das Problem. Ah ja. Mhm. Das ist mein Schwachpunkt gewesen. Mhm. War das immer so bei allen Abbrüchen? Du hast viermal abgebrochen. War es immer die Berufsschule? Zum Teil, ja. Mhm. Ich meine, auch damals Grund- und Hauptschule bin ich noch nie so das Licht gewesen, sag ich mal. Verstehe. Weil ich gab immer mal ein paar Schwierigkeiten. Mhm. Sag mal, Thomas, was wäre denn so dein, wenn man dir jetzt so wirklich helfen könnte, ad hoc, was wäre dein Lebenstraum? Was wäre dein Wunsch? Mein Lebenstraum? Mhm. Ja, das ist auch so eine Sache, da habe ich schon öfter mal mit meinem Vater drüber gesprochen. Ich meine jetzt so was im Musikbereich, sag ich mal. Mhm. Ja, muss man natürlich auch überlegen, was du da so machen könntest, ne? Wie du da reinkommen könntest, ob du vielleicht in einem Tonstudio irgendwas lernst. Ja, richtig. Oder ich bin auch schon oft gewesen in Köln bei euch. Mhm. Hast du eine Freundin im Moment? Nee, auch nicht. Läuft wahrscheinlich auch gar nichts, auch wegen dem Suff, ne? Oder wegen der Sauferei, oder? Ja, meine letzte Freundin, da haben die Eltern ein bisschen Probleme gemacht, weil sie war 14. Na, ist auch ein bisschen jung. Ja, stimmt. Hör auf, Thomas, ich glaube, dass du ganz, ganz entscheidend was verändern musst, wenn du nicht noch weiter in die Gosse absinken willst. Jetzt hast du deine Eltern noch. Irgendwann hängst du ganz auf der Straße und bist alleine. Und irgendwann bist du Vollalkoholiker, bist vielleicht 30 und kriegst überhaupt nicht mehr die Kurve. Ja. Jetzt bist du 21, jetzt kannst du die Kurve noch kriegen. Und das ist schon, ich finde, das sind zwei Warnsignale, die du sehr ernst nehmen müsstest. Einmal, dass du deine Mutter, die du eigentlich schätzt und magst, beklaust. Ja, richtig. Ja, du beklaust sie ja richtig. Das ist ja richtig scheiße, ist das. In dem Sinne schon, Domian. Ja, absolut. Und da ballt sich ein vielleicht großes Alkoholproblem zusammen. Mhm. Und du hast viele Niederlagen erlebt in den letzten Jahren. So, und die hast du ja nicht wegstecken können. Das heißt, ich würde dir vorschlagen und raten, dass du dir Hilfe holst von draußen. Dass du zu einem Psychologen gehst, der dir einfach mal so vielleicht für ein paar Monate einfach mal so ein bisschen auf die Beine hilft, mit dem du reden kannst, dass ihr Pläne macht, was man unternimmt und so weiter. Ich glaube, ich habe die Sorge, irgendwie das Gefühl, dass du es allein nicht kannst. Mhm. Willst du von uns mal ein paar Tipps haben, wie man das so macht, an so einen Psychologen zu kommen und wie das so zu organisieren ist? Ja. Ja? Dann leg mal. Ich meine, ich habe jetzt eine Sendung, die verfolge ich auch normalerweise jede Nacht. Mhm. Mhm. Und ich habe auch schon öfter angerufen, wegen damals ein paar Probleme sind da gewesen, aber ist jetzt ja nicht allein jetzt, aber. Aber es muss jetzt was passieren. Ja. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Und geben dir nochmal ein paar Tipps an die Hand. Und du musst es aber auch jetzt dann selbst auch wollen, ne? Ja, klar. Und dann auch durchziehen, sonst gehst du immer mehr vor die Hunde, Thomas. Immer mehr. Und jeder Tag, den du jetzt verstreichen lässt oder dich hängen lässt, der macht es dir schwerer. Hängen lassen tue ich mich ja eigentlich nicht. Doch, indem du da draußen rumsitzt und sollst. Ja, mit dem Trinken, ja. Absolut. Und jeder Tag, wo du dich hängen lässt, ich sag's mal so, der macht es dir schwerer, hinterher wieder rauszukommen. Mhm. Legen wir bitte auf, wir rufen an. Okay. Alles Gute, Thomas. Domian. Tschüss. Tschüss. Martina. 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Martina. Die dunkelste Seite von Martina. Ja, und zwar lebe ich seit 5 Jahren in einer Beziehung, in einer festen. Mhm. Und betrüge den aber schon, ja, seit sechs Jahren ungefähr mit meinem Ex-Freund. Also die ganze Zeit eures Glückes ist getrübt durch den Betrug. Ja, genau. Warum? Ja, simple Frage erstmal am Anfang, warum? Ja, also erst war ich mit dem Markus zusammen. Das ist der Ex-Freund? Ja, der Ex-Freund. Mhm. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und der war zu dem Zeitpunkt noch 14. Ich bin jetzt 29, er ist 19. Und der kam aus zerrütteten Familienverhältnissen. Also es war ungefähr wie bei mir früher, Alkohol in der Familie. Und ja, meine Mutter verstarb dann auch und sein Vater letztes Jahr auch. Und das war immer für mich so eine Beschützerrolle halt. mehr Mitleid oder ich weiß auch nicht. Mehr Mutterrolle, wenn du 24 warst und er 14, ja. Das ist ja ein riesen Unterschied. Ne? Ja, Mutterrolle, genau. Mhm. Oder große Schwester oder so. Ja. Mhm. Ja, und dann kam ich mit ihm zusammen und dann habe ich den Markus auch eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Den Ex-Freund? Ja. Der älter ist, der in deinem Alter ist vielleicht? 29. Ja, genau. Und ja, und komischerweise, also immer wenn ich umziehe oder so, also nach einem Jahr oder so, meldet er sich halt wieder bei mir. Der Ex-Freund. Der Ex-Freund, mhm. Ja. Und ja, natürlich auf sexueller Basis läuft dann halt immer noch was. Lebst du denn mit dem Kleinen, sage ich jetzt mal despektierlich, der ja auch schon 19 Jahre alt ist, lebst du mit dem zusammen? Ja, also ich habe zwei Kinder, eine 8-jährige Tochter und einen Jungen, den Justin, und der ist auch von ihm. Mhm. Und ja. Warst du mit diesem sehr viel jüngeren Mann? Gab es Phasen, wo du sehr glücklich mit ihm warst? Oder hat irgendwie doch was gefehlt? Ja, also in der Rolle so am Anfang, als ich mit ihm zusammengekommen bin, war ich schon glücklich. Mhm. Das, aber wenn ich jetzt zurückgucke, aber das war ja doch eine seltsame Rollenverteilung. Ne? Er, ja, war der, er war der Junge eigentlich. Ja. Und du warst die Ältere. In der Rolle hast du dich wohlgefühlt. Ja. Warum wurde es dann überhaupt sexuell? Man hätte doch auch damals sagen können, okay, wir werden jetzt einfach gute Freunde, mhm, und ich helfe dir einfach so ein bisschen ins Leben reinzukommen, hättest du ihm sagen können. Warum hast du dich, ich meine, du warst ja die Ältere und Erfahrene, warum hast du dich sexuell an ihn herangemacht? Ja, gute Frage. Ja, am Anfang war das ja so, also mein Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, der kam früher am Heim, bevor meine Mutter gestorben ist, mhm, und da konnte ich halt nie auf ihn aufpassen und so, und das Bedürfnis hatte ich dann halt bei ihm. Gut. Und ja, und hinterher, weiß ich nicht, irgendwann kam das mal so, dass er gesagt hat, er hätte sich in mich verliebt. Mhm. Und dann habe ich mich da auch drauf eingelassen. Mhm. Das war natürlich der große erste entscheidende Fehler, ne? Ja. Dass du, oder war bei dir so im Hintergrund, ich mache das jetzt noch mit, um ihn noch mehr an mich zu binden? Ja, kann auch sein, ja. Mhm. Ja, weil ich wollte ihn auch immer von zu Hause so weghaben, weil da alle trinken und also jetzt ist er heute Abend auch nicht hier, jetzt ist er auch wieder da in der Stadt und war heute auf dem Friedhof, weil sein Vater jetzt Geburtstag hätte und ist wieder am Trinken und das sind halt... Er trinkt? Wie lange? Der 19-Jährige trinkt? Ja, Schon Jahre schon. Auch die ganze Zeit? Ja. Weil er aus dieser Familie rauskommt? Ja. Und du hast es aber nicht geschafft, ihn vom Alkohol wegzukriegen? Nee, also immer wenn er jetzt halt an den Tod von dem Vater denkt, mhm, oder mit seiner Geschwister zusammen, mhm, ist oder so, sobald eine Gelegenheit ist, trinkt er halt wieder. Wie würdest du denn dein Gefühl für diesen jungen Mann beschreiben? Jetzt, heute? Ich sage... Große leidenschaftliche Liebe? War das mal, ja, also... Jetzt nicht mehr? Nee, Liebe? Also ich glaube nicht. Liebe? Ja, aber anders, also mehr so wie zu meinem Bruder halt oder so. Also mehr platonisch? Platonisch, ja. Mhm. Schlaft ihr viel oder viel und oft noch miteinander? Nee, in letzter Zeit nicht mehr so. Mhm. Wann habt ihr das letzte Mal miteinander geschlafen? Ja, das war vor einer Woche oder so, das ist aber dann immer nur so... Na, zack, zack, wenn ich das so sagen darf. Routine. Ja. Das heißt, du bist da gar nicht richtig dabei. Nee. Du machst das für ihn, weil er es gerne möchte? Ja, also das war auch noch nie so, dass ich jetzt, wenn ich mit dem schlafe, zum Orgasmus käme oder so, da muss ich mich schon richtig reinsteigern. Das heißt, du hast in den 5 Jahren mit ihm noch keinen Orgasmus erlebt? Von ihm aus noch nicht, nein. Mhm. Und deshalb dachte ich ja immer, dass das halt nur das Sexuelle ist, was ich bei dem Markus vermisse. Mhm. So, jetzt kommen wir mal auf den Markus. Markus ist dein Ex-Liebhaber, mit dem du vorher zusammen warst. Ja. Mit dem betrügst du jetzt deinen jungen Freund, mit dem du zusammen lebst, seit 5 Jahren im Prinzip die ganze Zeit, während ihr eine Beziehung habt. Ja, immer wenn ich Gelegenheit habe. Wie oft hast du Gelegenheit? Ja, seit ich den Kleinen habe, den Justin halt, war das halt nicht mehr so. Aber jetzt habe ich gerade wieder mit ihm telefoniert und dann ist das halt wieder sofort, dass ich dahin muss irgendwie, die nächste Möglichkeit, wenn ich hier wegkomme. Also sag mir mal, passiert das so 1-2 Mal im Jahr, 5 Mal im Jahr? Ja, so. 1-2 Mal, 3 Mal im Jahr? Ja, so. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Warum veränderst du dein Leben nicht, Martina? Warum löst du diese Verbindung mit deinem jungen Freund nicht auf? Weil du bist ja unzufrieden, es funktioniert ja nicht, überhaupt nicht so, wie du das möchtest. Ja, aber das konnte ich noch nie. Vielleicht ist es Angst, alleine zu sein oder weil der Markus ist nicht bereit, in eine Beziehung zu gehen mit 2 Kindern. Nee, darum geht es ja gar nicht mehr. Es geht nicht um deinen Ex-Freund. Das habe ich sowieso gerade so verstanden, dass das eine reine Sexgeschichte ist. Mhm. Oder liebst du den auch noch? Also ja, also ich glaube mehr, ja. Mehr als deinen jetzigen Freund? Ja. Mhm. Aber der würde gar nicht in eine Beziehung mit dir mehr wollen? Nee, glaube ich nicht. Aber ich finde, darum geht es jetzt erstmal auch gar nicht. Es geht darum, dass du eine Klärung finden musst in der Beziehung zu deinem jungen Freund. Und da ist ja nur alles, stimmt hinten und vorne nicht. Also das ist auch kein Zusammenleben oder so. Der geht auch nicht weg oder so und geht nur mal raus. Der geht vielleicht nur mal einkaufen oder so. Mhm. Dann steht er morgens auf, setzt sich am Computer und das bis nachts. Also das heißt, bin ich 24 Stunden nonstop nur für die Kinder da, komm nicht raus. Mhm. Das heißt, er arbeitet auch nicht? Nee, geht nicht arbeiten. Warum arbeitet er nicht? Ach, weiß ich gar nicht. Wie weiß ich nicht? Du lebst seit 5 Jahren mit dem zusammen und ja, weißt nicht? Nee, der war noch nie, der hat die Schule auch abgebrochen gehabt. Mhm. Und da habe ich den auch aufgenommen. Also mein anderer Bruder ist auch mit seiner Schwester zusammen und die Mutter kümmert sich auch um die Familie nicht. Und seitdem sorgen wir halt so für die. Mhm. Aber das ist alles, glaube ich, sehr falsch und alles sind alles falsche Grundlagen, die du dir da geschaffen hast. Mhm. Ich glaube, dass dieses Zusammenleben mit deinem jungen Freund vollkommen nicht in Ordnung ist. Ja, also ich habe nur Angst, also ich sehe das immer so, wenn der Vater von ihm mich jetzt noch sehen würde und so, dass ich an Fremdgehen denke und so und dass ich nicht auf ihn aufpasse, weil ich ihm das versprochen habe und so. Deshalb habe ich auch mehr ein schlechtes Gewissen, nicht weil ich jetzt fremdgehe oder so. Achso, du hast den Vater, der verstorben ist, dem hast du versprochen, auf den Jungen quasi aufzupassen. Mhm. Wann ist der verstorben? Letztes Jahr. Also auch letztes Jahr, um Gottes Willen, vor 4 Monaten. Mhm. Ganz frisch noch. Aber weißt du, Martina, du kannst ja auch, du kannst dieses Versprechen, dass du dem Mann, hast du das quasi auf dem Totenbett ihm gegeben? Ja, auch vorher noch. Vorher. Du kannst dieses Versprechen ja nun auch wirklich sehr gut einhalten, wenn du nicht in einer Beziehung mit ihm bist, sondern indem, wenn du einen einfach, und dann würdest du dich auch viel wohler fühlen und es wäre viel ehrlicher, wenn du einfach die wirklich tolle, enge, gute, große Freundin für ihn wärst. Vielleicht wirklich die ältere Schwester. Und dass er das beziehungsmäßig einfach auseinander dividiert, damit du deine Wege gehen kannst und er vielleicht auch. Vielleicht hat er auch ganz andere Bedürfnisse, ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich wieder die Angst, dass er wieder absagt. Also sein Bruder ist jetzt auch vor kurzem ins Gefängnis gekommen und dass er das so verkorkst, dass ich da wirklich Angst noch um ihn habe, dass ich das auch nicht könnte. Gut, aber du musst ja irgendwann, musst du ja mal eine Entscheidung treffen. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben lang ihn jetzt so mit dir herumziehen, sage ich mal. Du wirst dabei immer unglücklicher, vielleicht ist er damit ja auch wie fühlt er sich denn? Sagt er was? Oder kommt? Nee, der spricht gar nicht mit mir. Darüber oder spricht er generell nicht mit dir? Nee, also kaum über irgendwas. Also nicht, wenn es an ernstes Thema geht oder über seine Familie oder so, war gar nicht spricht. Das heißt, du weißt überhaupt gar nicht, was der eigentlich für dich empfindet? Ja. Du weißt auch nicht, ob er vielleicht auch ganz andere sexuelle Sehnsüchte hat? Weißt du alles nicht? Nee. Das sind zwei Menschen, die gar nicht miteinander reden, aber ein Paar sind. Ja. Und wo noch zwei Kinder mit im Spiel sind. Ja, das ist es ja. Also ich habe ihm gesagt, dass ich jetzt, werde ich im Juni 30 und dass ich dann einiges ändern möchte. Mhm. Weil am Anfang wollte ich noch nie heiraten und so. Und jetzt habe ich halt das Bedürfnis, alles zu klären, auch für meine Kinder und so. Ich hoffe nicht, dass du ihn heiraten willst. Nee. Mhm. Nee. Und ja, da geht er auch nicht drauf ein. Naja, könntest du ihn, wäre das eine Möglichkeit? Ich frage jetzt immer so. Ja. Könntest du ihn bewegen, dass ihr zwei zusammen mal zu einem Psychologen geht? Nein, glaube ich nicht. Dass ein dritter Mensch dazwischen sitzt, ein Unbeteiligter, so wie ich das jetzt bin, nee. Der einfach mal so ein bisschen die Fronten klärt? Nee. Nee, glaube ich nicht. Mhm. Also der wirkt auch immer ab, also der denkt auch, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen kann, aber sexuell war das mit meinem Ex-Freund immer so, dass er halt so auf anale Sachen und so gestanden hat und so. Und er meint halt jetzt, weil er das ja weiß und mitgekriegt hat damals, dass ich das jetzt bei ihm auch machen müsste oder so. Mhm. Und das versteht er auch nicht. Und dann blockt er auch komplett ab und versucht nur halt seinen Orgasmus loszuwerden und das war es dann für ihn. Dann wäre es vielleicht ratsam, da du ja auch sehr unsicher bist und eben auch eine große Verantwortung trägst, dass du dir vielleicht einen professionellen Rat holst, Martina. Einen Ansprechpartner, mit dem du die weiteren Schritte beraten kannst, die du wirklich gehen solltest. Das ist ja auch schwierig, das verstehe ich auch, dass du dir Sorgen machst um ihn und dass er vielleicht völlig abdriftet irgendwo hin, aber so kann es ja auch nicht weitergehen. Ja. Ja, nur habe ich immer Angst, also der ist auch, ja, der kennt halt schlechte Kreise und wenn ich jetzt wirklich Schluss mache oder so, also der versucht jetzt auch gerade die ganze Zeit auf Handy anzurufen, dann kommt der hin und macht Krach und meine Kinder schlafen. Und ja, deswegen sage ich ja, das musst du behutsam machen und du sollst ja nicht regelrecht Schluss machen, sondern einfach die Beziehung umbauen in eine andere Beziehung. Und wenn du alleine bist und vielleicht keine kompetenten Ratgeber um dich herum hast, deshalb mein Rat, dass du vielleicht zu einem Psychologen gehst und diese ganze Situation mit dem auch zusammen berätst und planst, was zu tun ist, denn es muss was getan werden. Ja. Wäre wirklich mein Tipp und mein Rat an dich. Ja. Denn du lebst damit ja auch nicht glücklich, so wie du jetzt lebst. Nee. Und das sind ja alles wirklich dunkle Seiten, um auf unser Thema zurückzukommen in deinem Leben. Ne? Ja, genau. Also ich würde es dir so dringend raten, wirklich, Martina. Mhm. Alles Gute. Ja, danke. Von Herzen, auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. 1.39 Uhr und 59 Sekunden, kleine Pause. Nur 40 und 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Heute haben wir das Thema meine dunkelste Seite und ich möchte gerne mit euch über eure dunkelste Seite sprechen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und ich möchte euch jetzt heute schon mal das Thema übermorgen sagen. Das Thema übermorgen heißt, ich stand in den Schlagzeilen. Und ich möchte gerne mit Leuten übermorgen reden, die irgendwann mal kurzfristig im Rampenlicht standen, die in der Öffentlichkeit standen, die irgendwie ganz besonders vielleicht in den Zeitungen mal aufgetaucht sind oder was auch immer. Ich stand in den Schlagzeilen. Das ist das Thema übermorgen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Heute heißt unser Thema meine dunkelste Seite. Und ich bin jetzt verbunden mit Bernhard und Bernhard ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bernhard. Was ist deine dunkelste Seite? Tja, Domian, meine dunkelste Seite ist, dass ich nach außen hin eine gute Fassade habe, aber für mich selber unzufrieden bin, weil ich verzocke meine ganze Kohle. Mhm. Die ganze Kohle? Ja, hast das, du, was ich verdiene. Ja, wie viel verdienst du, wenn ich fragen darf, so über den Daumen? Wird für manche unglaublich klingen, aber so zwischen 15.000 und 20.000 Mark im Monat. Also, du hast einen richtig guten Job. Ja. Zwischen 15.000 und 20.000 Mark verdienst du und das geht alles weg, das verzockst du. Was ich verzocke oder wie ich verzocke? Nee, das verzockst du alles. Ja. Ja, wie verzockst du es? Ja, nicht wie andere das vielleicht vermuten würden, irgendwo im Spielcasino, sondern in ganz normalen Automaten. Mhm. Also in diesen kleinen Spielhallen, die man so sieht? Ja, ganz genau. Ja. Hast du eine Familie? Nicht mehr. Deshalb nicht mehr? Ja und nein. Also ich bin jetzt mittlerweile seit, 91 bin ich geschieden. Also jetzt 10 Jahre bin ich solo. Mhm. Und ja, es hatte auch mit dem Zocken zu tun, ja. Wie viele Jahre zockst du denn schon? Also ich sage mal, seitdem ich Geld verdiene. Also das ist eine richtige Sucht dann, ne? Ja. Das heißt also auch so über 20 Jahre, kann man sagen. Ja. Das sind ja Unmengen von Geld, die du verspielt hast. Ja, ich hätte ganz locker 2 gute Villen haben können. Mhm. Wie lebst du denn so äußerlich? Hast du noch eine große Wohnung? Hast du ein Auto? Es geht doch eigentlich gar nicht, ne? Oder? Doch, im Prinzip geht's schon. Ja. Aber mittlerweile lebe ich so, dass ich das Minimum an das Existenzminimum habe. Mhm. Was jetzt also meine Wohnung betrifft, mhm. was auch das Fahrzeug betrifft. Mhm. Das Fahrzeug brauche ich im Prinzip nicht mehr, weil zu den Arbeitsstellen, wo ich fahren muss, ich arbeite auf Messen und Ausstellungen, mhm. fahre ich also per Bahn mit Bahncard. Also mhm. das ist weitaus billiger als ein Pkw. Hast du noch Freunde um dich herum? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, bei denen muss das doch auffallen. Die wissen doch, dass du eigentlich gut verdienst, ein gut verdienender Mann bist und du eigentlich nicht so lebst. Das muss dir doch irgendwie stutzig machen, oder? Ja, manche schon. Also ich bin so ein Typ, der von einer Seite zur anderen gewandert ist, sprich auch von einer Stadt zur anderen. Mhm. Ja, da bleibt natürlich nicht viel übrig für, mhm. in Anführungsstrichen, Freunde, mhm. weil die Freunde, die man gehabt hat, wenn man Geld hat, man kennt das ja, dann hat man mhm. sehr, sehr gute Freunde und wenn es einmal wirklich dreckig geht, hatte man keine mhm. mehr. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, naja, okay, meine Schwierigkeit betraf an für sich mein Elternhaus. Und das muss ich mal schweren Herzens, muss ich das mal so erzählen. Mein Vater und ich, wir sind seit meinem 16. Lebensjahr, sprich seit 1971, sind wir getrennt. Mhm. Weil mein Vater gesagt hat, er hätte keinen Sohn mehr. Warum hat er das gesagt? Ja, er hatte sich immer eine Tochter gewünscht. Ne? Gut, ich meine, das ist ja jedem seine eigene Entscheidung, weil ich wünsche mir auch immer ein gutes Leben und habe es nie gekriegt. Aber gut, aber wenn er das mit 16 dir sagt, ist das ja schon sehr seltsam. Mit 16 sagt er, ich habe keinen Sohn mehr, dann dachte ich jetzt gerade, da muss irgendwie ein großer Streit vorgefallen sein. Nee, eben nicht. Eben nicht. Er hat also in den 16 Jahren sich nicht damit abgefunden, dass er einen Sohn hat und hat auch keinen Zugang zu dir gefunden. Nein, das ist ganz andersrum. Er hatte mich nie akzeptiert, mhm, seit meiner Geburt. Das, mhm, habe ich aber erst später kennengelernt. Mhm. Und als ich 13 war, kam meine Schwester auf die Welt. Mhm. Ne? Und man 13 ist sowieso ein schwieriges Alter. Mhm. Man weiß ja, dann macht man diese Zicken und diese Zicken, mhm, was im normalen, in Anführungsstrichen normalen Haushalt vielleicht als normal anerkannt würde. Ja. So von wegen Streiche, Klingelstreiche und, was, mhm, man da alles gemacht hat. Nur das hat, ja, wie soll ich sagen, bei ihm etwas doppelt gewogen. Mhm. Und dieses doppelte Wiegen, das hatte eine Trotzreaktion meinerseits zur Folge, indem ich dann ganz einfach gesagt habe, als mein Vater sagte, ich habe keinen Sohn mehr, bin ich mit 2 Tage von meinem 16. Geburtstag von zu Hause weg, mhm, habe dann eine Lehre gemacht als Einzelhandelskaufmann. Auf eigene Faust? Auf eigene Faust, ja. Immerhin. Ja, was heißt immerhin? Naja, mit einem kleinen Weg über freiwillige Erziehungshilfe. Mhm. Hast du es durchgezogen und abgeschlossen auch? Ja. Ja. Ja. Also ich merke schon, dass die Wurzeln in all dieser ganzen Misere, in der du hängst, begründet sind mit der Jugend und der Vergangenheit, mit der Vaterbeziehung wahrscheinlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie sieht denn jetzt eigentlich so dein Alltagsleben aus? Ich vermute, dass du viel arbeitest, dass du einen Job hast, der nicht nach 8 Stunden vorbei ist. Richtig. Du kommst dann nach Hause, hm, ziehst dich um und gehst sofort in die Spielhalle. Nein. Muss man anders erklären. Also ich, wie gesagt, ich arbeite auf Messen und Ausstellungen, das, mhm, heißt also nicht nur einen Tag, mhm, und dann wie andere normalen Arbeitsleben haben, so, mhm, nach dem Motto 8 Stunden arbeiten und dann nach Hause. Ich bin also in verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs, mhm, habe dann dementsprechend entweder 8, 9 oder 10 Tage, je nachdem wie die Messe dauert. Mhm. Und ja. Bist da voll eingesetzt und voller, ja, ja. Und dementsprechend natürlich auch meine Hotelkosten. Mhm. Die Hotelkosten muss ich begleichen, ist klar, mhm, als Selbstständiger. Mhm. Habe aber dann, wenn ich nach Hause komme, meinetwegen so pro Woche meine 2.000, 3.000 Mark für mich zur Verfügung. Mhm. Ja, und dann bin ich ja nun leider alleine, weil meine Bekannte hat mich seit noch nicht ganz 2 Monaten, hat sie mich auch wieder verlassen. Hat die das gewusst, dass du... Ja, wir hatten drüber geredet gehabt, das wusste sie aber auch, aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte, also das hatte jetzt nichts mit der Spezialität, die ich jetzt hier anbringe, nichts zu tun. Ja, findest du dieses Leben, was du lebst, nicht eigentlich sehr trostlos? Das ist beschissen. Das ist beschissen und trostlos? Ja. Warum unternimmst du nichts? Du bist ein selbstbewusster Mann, der sehr viel geschafft hat im Leben. Sicher. Warum machst du nichts? Ich habe es versucht, ich habe eine Therapie gemacht. Ja. Nur leider ist hier in Deutschland die, na, in Anführungsstrichen, Krankheit des Spielens, also die Spielsucht, nicht ganz so anerkannt. Anerkannt zwar schon, aber nicht, dass in manchen Einrichtungen das gleichzeitig behandelt wird. Also ich war in einer Einrichtung, die in Schleswig-Holstein war und die hatte ja als Schwerpunkt, wie soll ich sagen, Alkohol. Gut, da warst du in der falschen Klinik. Ja. Ne? Dann muss man recherchieren, musst du recherchieren oder mit einem Psychologen zusammen recherchieren, wo du hingehst. Ja, das habe ich schon versucht. Da ist es nichts bei rausgekommen. Ja, das ist aber dann, da muss etwas bei rauskommen, weil es gibt so viele Leute, die gleichermaßen betroffen sind wie du und denen auch geholfen wird. Kennst du die anonymen Spielsüchtigen? Ja, habe ich alles versucht. Warst du auch bei denen? Ja. Mhm. Nur es ist im Prinzip genauso wie bei den anonymen Alkoholikern. Es wird immer nur geredet, ja, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Aber es wird einem fachlich nicht geholfen. Gut, also das Problem ist jetzt, du brauchst konkrete fachliche Hilfe. Richtig. Du bist im Klartext gesagt auf der Suche nach einer Klinik oder nach einem Therapeuten, der sich wirklich mit dieser Thematik exzellent auskennt. Richtig. Und da würdest du hingehen. Richtig. So, und da werden wir versuchen, dir zu helfen. Das wäre klasse. Du legst auf, meine Psychologin Heide ruft dich an. Das wäre absolut super. Und ich würde gerne mit dir in ein paar Monaten nochmal reden oder vielleicht im Dreivierteljahr und du erzählst mir, ich hab's geschafft. Das wäre toll. Also wenn du mich da nochmal anrufen würdest, wenn ich jetzt also mit deinem Psychologen, der mich jetzt anruft, oder Psychologin, wirklich Erfolg haben werde, also glaub mir, da kommt was bei rum. da bin ich sehr gespannt und würde mich sehr freuen, Bernhard. Und noch eins darf ich noch ganz kurz anführen. Bitte. Wenn jemand in der gleichen Situation ist wie ich, ja, der also absolut nicht mehr weiter weiß, der also sich in der Spielhölle wohlfühlt und mir geholfen wird, der darf mich gerne anrufen und ich würde ihm alles gerne weitererzählen. Mhm. Okay, abgemacht. Ja. Jetzt legst du auf und ich wünsche toi toi toi für alles, was jetzt ansteht. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Olaf, 27 Jahre alt. Auch zum Thema meine dunkelste Seite. Guten Morgen. Hi Domian, hier ist der Olaf. Hi Olaf. Mein erster Name ist eigentlich Ulf, aber naja. Soll ich Ulf sagen? Ja, genau. Sag ich Ulf. Aber 27 stimmt, ja? Ja, genau. Gut. Ulf. Ja, meine dunkle Seite ist also Trampling und das heißt also ich bin Fußfetischist und Trampling heißt eigentlich nur, es kommt aus dem Englischen jetzt, also das heißt Trampeln und das ist dann, dass die Frau auf dem Mann draufsteht, also auf seiner Brust oder auf seinem Bauch oder auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das Phänomen kenne ich. Ich kannte dieses Wort noch nicht, dass man das Trampling nennt. Ja, Trampling. Man ja. könnte es auch Trampel nennen, ne? Ja, auf dem Deutschen dann sozusagen, ja. Also Fußfetischist, der ja, da, Blut, ja. Mehr oder weniger, und der steht darauf, dass die Frauen auf deiner Brust rumtrampeln. Ja, genau, so mehrere Minuten, so halbe Stunde bis Stunde oder so. Also bis zu einer Stunde? Mhm. Mit ihren die nackten Frauenfüße eine Stunde auf deiner Brust. Ja, oder auch mit High Heels, also das mag ich auch ganz gerne, dass das so ein Wechselspiel geht. High Heels haben wir nun spitze Absätze, ne? Ja, genau. Das heißt, die Mädels laufen da mit den spitzen Absätzen auf deinem Brustkorb rum. Ja, genau. Nur auf dem Brustkorb oder auch Bauch, ja, auch Genitalien? Nee, Genitalien weniger, also dann nur so mit der Fußspitze vielleicht. Oder? Das ist ja schon sehr, sehr, sehr eher bizarr, ne? Ich habe noch herausgefunden, dass ich davon nicht wegkomme. Das macht mich also immer mehr an und ich bin verzweifelt auf der Suche nach Frauen, die sowas mögen. Gestern habe ich deine Sendung gehört, da war eine, die ist Claudia24, ich weiß nicht mehr woher, und die hatte auch so einen Fetisch für diese Richtung. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht da einen Kontakt kriegen kann. Ich weiß nicht, ob die gerne auf dir rumtrampeln würde, aber die Claudia hat auch erzählt, dass sie einen Freund hat und ganz treu ist. Kannst du, glaube ich, vergessen. Ja, erzähl mal von dir. Du bist die Frage, ob das mal so davon ausgeht, dass man da eine Beziehung eingeht, weil das ist eigentlich nicht in meinem Sinne, dass ich da eine Beziehung eingehe. Mhm. Wie lange, seit wann hast du das schon? Wie hast du es bemerkt? Ja, so seitdem ich so über 20 bin, so hat mich das mal wieder fasziniert. Habe ich mal wieder darauf geachtet. Also ist mir das aufgefallen, dass ich mal wieder auf die Füße der Frauen schaue. Und also fing das bei dir an, quasi mit so einem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalem Fußfetischismus? Und hat sich dann gesteigert zu diesem Trampling? Ja, genau, das so würde ich das sagen, ja. Findest du ab und zu Frauen, zumindest ab und zu mal, die das machen, die auf dir rumtrampeln? Nee, eben nicht. Also ich hatte einmal über Internet Zugang, also da irgendwas da ins Internet gesetzt, auf irgendeine Foodlover-Seite oder wie die hieß. Mhm. Und dann haben mir zwei, also ich habe dann meine Handynummer angegeben, haben mir zwei geschrieben aus Bonn und die würden auch mit trampeln, also dann habe ich aber dann angerufen, den Termin gemacht, aber dann sind die doch nicht gekommen. Jetzt haben die sich irgendwie so abgeschottet, ich weiß nicht wieso, die studieren wohl beide. Und jetzt hast du das gerade so schön ausführlich beschrieben, bis zu einer Stunde mit High Heels und so, wie viel Mal hast du das denn überhaupt schon erlebt? Also, ja, das fast zu der dunklen Seite so dazu kommt, ist, dass ich dann auch schon mal deswegen ins Bordell gegangen bin. Ach so. Weil ich das unbedingt erfahren wollte. Ach so. Weiß ich aber, dass ich da einfach ganz gerne viele Kontakte hätte mit Frauen, die das auch... Was zahlt man im Bordell, wenn man sagt, hier Mädel, ich will, dass du eine halbe Stunde auf meiner Brust rumtrampelst? 150 Mark. Und danach passiert gar nichts mehr? Nee. Ist es nur das Rumtrampeln oder gibt es dann auch noch den klassischen Sex? Ja, also das Abspritzen, wie man das nennen soll, also das bevorzuge ich dann eher nicht, also mache das alleine zu Hause. Ich habe auch dann schon so... Fotosessions gemacht, dass die dann Fotos von mir dabei gemacht haben, während ich dann auf dem Boden liege. Und du liegst immer nackt auf dem Boden? Ja, mit Oberkörper frei so. Achso, eine Hose hast du an? Ja, genau. Und während die Frauen das machen, ist das schon für dich ein hoher Zustand der Erregung? Das heißt, du hast einen irrigierten Penis dabei? Ja, schon, ja. Ja. Möchtest aber den Orgasmus dann alleine mit dir zu Hause haben. Ja, das, genau, schon. Auch also wenn, das war jetzt bei den Prostituierten so, wäre das, wenn du eine Frau kennenlernen würdest, auch so, dass du gar nicht das Letzte dann mit der zusammen machen möchtest? Nee, genau, das wäre so. Es wäre eigentlich nur dieser Kontakt, dass sie auf mir draufsteht für 15 Minuten oder so, weiß ich nicht. Ich muss ja jetzt nicht eine Stunde sein. Und dann kann sie wieder gehen? Ja, also da will ich eigentlich gar nicht so. Aber da hat die Frau auch nicht viel von, ne? Ja gut, ich wäre auch bereit, auf der Gegenseite, wenn sie einen Fetisch hat, das auch zu erfüllen. Mhm. Wenn ich das wie soll die Frau denn, wie magst du es am liebsten, wie die auf dir rumtrampelt? Soll die irgendwas anhaben oder muss die nackt sein oder was? Nee, die muss nicht nackt sein, die kann ruhig was anhaben. Also ich stehe ja nur auf nackte Beine, also ja okay, und die Füße halt, ja. Mhm. Hast du die Augen währenddessen zu? Nee, ich gucke ja dann schon. Mhm. Ist schon sehr, sehr, sehr, sehr... Wie sie sich dann dreht oder nur auf einem Bein steht. Du hast gerade so einen Begriff gebraucht, der mich ein bisschen stutzig macht. Du hast gesagt, ich komme davon nicht los. Ja. Das sagt man eigentlich über irgendetwas, was man eigentlich auch gar nicht mag. Hast du da eigentlich, ist das eigentlich eine Sache, die du, wenn du sie loswerden könntest, gerne loswerden würdest? Also am Anfang habe ich gedacht, dass mir das eher zu peinlich ist, das so preiszugeben und mich das auch Überwindung gekostet, jetzt anzurufen, aber... nicht mehr so wie früher vielleicht, also ich bin jetzt schon eher gelassen, so während ich mit dir telefoniere und ich will das eigentlich nicht loswerden, nee. Also das ist aber wenn ich daran denke, dass ich jetzt nur ins Bordell gehe, dann ist es natürlich mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Aber wie siehst du denn so deine Zukunft? Wahrscheinlich wirst du keine lange Beziehung finden. Es wäre ein großer Zufall, eine Frau zu finden, die genau so gepolt ist, und du willst ja letztendlich auch gar nicht mit der Frau schlafen, das kommt ja auch noch hinzu. Das heißt ja eigentlich, du kannst dich ja jetzt schon einrichten auf ein Leben eigentlich in Einsamkeit. Naja, also gut, also mit dem Schlafen ist wieder so eine andere Sache. Also ich bin eh Single und ich wohne in Reit und naja. Ich bin eh Single und wohne in Reit. Was heißt das denn nun? Also ja, das ist dir gar nicht so, ist dir egal, dass du vielleicht dann auch auf Dauer Single bleiben wirst. Naja, da mache ich mir nicht so weniger Gedanken drüber. Also ich hatte meine Freundin, die hat das sogar auch gemacht, aber mit der war ich nicht lange. Das war aber nicht, also ist nicht deswegen auseinandergegangen. Ich muss das nochmal fragen, weil ich das so kurios finde. Du hast nie Bock, richtig mit einer Frau zu schlafen. Doch, das doch, schon, klar. Aber es kommt nicht unweigerlich daraus, dass es dann vorher dieses Vorspiel gibt. Also ich würde auch so mit einer Frau schlafen. Ach so, ich hatte das ja jetzt immer gepolt an dieses Trampeln. Nee, gar nicht. Das nicht, ja. Das ist nur ein großer Fetisch von mir, den ich gerne weiter ausleben möchte. So an meine Grenzen vielleicht zu stoßen, um das mal zu wissen, wo es meine Grenzen ist. Also mich wundert, zwei, drei Frauen könnte ich mir das auch vorstellen. Ja, mich wundert es schon. Ich habe mir auch schon so viele Sachen von den grenzwertigeren Sexambitionen der Menschen so gehört und habe immer im gleichen Atemzug auch erfahren, dass die ihre Kontakte geknüpft haben durch dieses neue Medium Internet, dass du da noch nicht größer fündig geworden bist. Das wundert mich. Ja, also mich auch. Ich habe es jetzt schon mehrmals probiert und hab, wie gesagt, mal einmal diese SMS bekommen von den zwei Mädels. Ja, das hast du erzählt gerade, ja. Aber hat dann irgendwie doch nichts gebracht. Hat schon mal eine Freundin für 3 Monate, die hat es mal gemacht. Aber ansonsten war ich halt zweimal im Bordell, das ist natürlich auch nicht mein Wille. Es wissen ganz wenige Leute, dass du da drauf stehst, so aus deinem Umfeld. Ja, meine Freunde wissen das gar nicht. Das ist dann, das schämst du dich für, ne? Ja, das ist mir nicht so angenehm. Ich glaube, das schon lieber für mich war. Verstehe. Das ist schon auch eine dunkle Seite, ne? Aber schon auch gleichzeitig den Kontakt zu Frauen kriegen, die das gerne mal probieren möchten. Ob sie jetzt ob sie es jetzt deswegen machen, dass sie vielleicht ihre Aggression loswerden oder irgendwas anderes, mal einfach neugierig sind. Also ich wäre schon dankbar, wenn ich irgendwie über dich vielleicht... Nee, darauf wollte ich es gerade hinaus. Also ich bin gerne manchmal behilflich. Gestern hatten wir einen ganz jungen MS-Kranken, der suchte Kontakte und einen Therapeuten und so, da machen wir das. Aber bei so sexuellen Sachen machen wir keine Kontaktverbindungen hier. Das geht nicht, das möchte ich auch nicht. Dafür gibt es wichtigere Sachen, da musst du dann schon sehen, dass du da alleine irgendwie zurande kommst. Wie gesagt, über das Internet müsste es eigentlich klappen. Ja, aber warum meinst du jetzt, dass es unbedingt sexuell ist? Weil ich dann, also ich muss nicht danach mit der Frau schlafen. Nein, nein. Aber ich sage ja immer, dass es hier keine Kontaktbörse ist. Und wenn ich eine Ausnahme mache, dann wirklich nur bei sehr, sehr anzunehmenden Sachen, wie gestern bei der schweren Erkrankung, beispielsweise des jungen Anrufers. Ja, klar. Ich bitte um Verständnis und sei nicht böse. Unsere Sendung ist vorbei. Ich hoffe, dass du doch jemanden findest, mit dem du glücklich wirst und mit dem du solche Sachen machen kannst, mit der du solche Sachen machen kannst. Ja. Alles Gute, Ulf. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Das waren eure dunkle Seiten. Ein Teil der dunklen Seiten. In der Technik. war Annette Bastian. Und ich möchte euch jetzt doch auch schon nochmal hinweisen auf unsere Sendung übermorgen. Übermorgen heißt das Thema, ich stand in den Schlagzeilen, ich stand im Rampenlicht, ich war in der Öffentlichkeit, durch was auch immer. Bin ich sehr gespannt, was ihr mir zu erzählen habt, was da so draus geworden ist und wie das so war für euch, mal wirklich prominent dazustehen, vielleicht für eine ganz kurze Zeit. Morgen sind wir da mit der freien Themensendung wieder, um 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Dann könnt ihr mich wieder anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss und bye bye. Bis morgen.